We want to welcome those from live streaming also. Wir wollen auch die am Livestream begrüßen. We want to come right into your living room. Hey, thanks for listening. Und wir wollen direkt in euer Wohnzimmer kommen. Danke fürs Everybody Zuhören. Want to wave to the live streamers today. Hey. Vielleicht wollt ihr zu den Leuten am Wohnzimmer winken. Yeah. Really appreciate you and appreciate, wir schätzen euch sehr. Appreciate your emails. Und wir schätzen auch eure E-Mails. Okay. If the Lord came back this week, wenn der Herr diese Woche zurückkommen würde, are you on that side now? Ja. Okay. Would we be ready? Wären wir bereit? Would we have any regret? Gibt es irgendwas, was wir bedauern würden? I think one of the regrets we would have is that we didn't open our mouth enough to share the gospel that we knew. Ich glaube, eines der Dinge, die wir am meisten bedauern werden, ist, dass wir unseren Mund nicht mehr aufgemacht haben, um unseren Glauben mitzuteilen. Suddenly the Lord returns and we're into eternity. Auf einmal kommt der Herr zurück und wir sind in der Ewigkeit. Like the scripture says, the Lord will come in the clouds and he will take us. So wie es in der Schrift heißt, der Herr kommt in den Wolken und nimmt uns mit. Then all of Revelation chapter 6 and on starts to be revealed. Und auf einmal beginnt alles, was ab der Offenbarung Kapitel 6 beschrieben wird. From chapter 6 all the way to the end starts to open up and come upon the world. Ab Kapitel 6 bis zum Ende und all das trifft bei der, auf die Erde. And we're with the Lord. Und wir sind beim Herrn. And then we think, oh boy, my colleague at work, if I had only opened my mouth. Und wir denken zurück, ah, mein Kollege in der Arbeit, wenn ich nur mehr meinen Mund aufgemacht hätte. Our vision, unsere Vision as a church, als Gemeinde, we can never hear it enough, man kann es nie oft genug hören, is to bring as many people as possible, so viele Menschen wie möglich into a living, in eine lebendige and growing, und wachsende relationship with Jesus Christ, Beziehung mit Jesus Christus zu bringen. Both locally and globally. Sowohl vor Ort als auch global. And, tonight we're going to hear some stories about people who love to evangelize. Und heute hören wir einige Geschichten von Menschen, die es lieben zu evangelisieren. And I hope it really encourages us. Und ich hoffe, dass es uns sehr ermutigt. To live out our life pleasing to the Lord. Unser Leben so auszuleben, dass es dem Herrn gefällt. And to look for opportunities to share our faith. Und auch, dass wir nach Gelegenheiten Ausschau halten, um unseren Glauben mitzuteilen. Once the Lord returns. Sobald der Herr zurückkommt. We will never again have an opportunity to share his love with the lost person. Werden wir nie wieder die Gelegenheit haben, seine Liebe mit einer verlorenen Person zu teilen. And every day, jeden Tag, is a lost opportunity. Jeder Tag ist eine verlorene Gelegenheit. So with that, Rob, can you come up and introduce your family? Rob Soprano is a great friend, isn't he? Yeah. Rob Soprano ist ein großartiger Freund. Rob is leading our Next Generation Initiative. So Rob leitet die Next Generation Initiative with his wife Izzy, mit seiner Frau Izzy, and his family's here today. Und seine Familie ist heute Abend hier. Introduce them. Good evening, CIG. Guten Abend, CIG. How's everybody doing? Wie geht's euch? I want to introduce to you my family who stopped in by surprise this week. You guys want to come up real quick? So ich möchte euch kurz meine Familie vorstellen, die überraschenderweise vorbeischaut diese Woche. This is my father Don, my mother Wendy, and my brother Peter, my little brother Peter. Das ist mein Vater Don, meine Mutter Wendy und mein kleiner Bruder Peter. And just quickly, these two are my parents. They managed to raise me, which was. Also die beiden sind meine Eltern und sie haben es vollbracht, mich aufzuziehen. No small task, I tell you. Das war keine leichte Aufgabe. I seem to always get in difficult situations, and they got me out of them. Ich habe es immer geschafft, mich in schwierige Situationen zu bringen, und sie haben mir immer geholfen, da rauszukommen. But I love them very much, and they're great people, and they're going to share with you a little bit. Aber ich liebe sie sehr und sie sind großartige Menschen und sie werden heute zu euch sprechen. So I get to know them, talk to them after. Und lernt sie bitte kennen, redet nachher mit ihnen. This is my little brother. Das ist mein kleiner Bruder. And he's an awesome guy. Er ist ein großartiger Junge. And he's gonna sing a song for you. He picked up a guitar about a year ago. Und er hat vor einem Jahr Gitarre spielen gelernt und wird ein Lied heute singen. And when I came back home this summer, he sang this song. It blew me away. Und wie ich diesen Sommer nach Hause gefahren bin, da hat er dieses Lied gespielt und das hat mich umgehauen. So, welcome them and enjoy them. Also heißt sie willkommen und freut euch. Thank you, Rob. We love you very much. Danke, Rob. Wir lieben dich sehr. I'm so pleased that you are hid in the body here in Vienna. Und ich freue mich so sehr, dass du Teil des Leibes hier in Wien bist. I mean, this morning was awesome. Dieser Morgen heute war erstaunlich. And I'm sure tonight will be the same. Und ich bin sicher, heute Abend wird es auch so sein. For me, mainly because when I speak and the Holy Spirit is speaking through me. Vor allem für mich, weil wenn ich spreche und der Heilige Geist durch mich redet, the word goes out, dann geht das Wort aus. And it comes back as I look at your faces. It comes right back to me. Und es kommt gleich zurück, wenn ich in eure Gesichter schaue. So I have the anointing, you have the anointing. Also ich bin gesalbt und ihr seid gesalbt. And we communicate. Und wir kommunizieren. And the Holy Spirit. Im Heiligen Geist. I want to introduce my wife, who is going to say a few words. Und ich möchte euch meine Frau vorstellen, die einige Worte sprechen wird. Actually, she'll say more than just a couple. Sie wird eigentlich mehr reden als nur ein paar Worte. But you have to remember that she's got a lot to say. Aber ihr müsst auch dran denken, dass sie viel mitzuteilen hat. Now, she was a MASH nurse in Vietnam. Sie war eine Krankenschwester im Vietnamkrieg. You know, she was one of those nurses that ran out to meet the helicopters. Und sie war eine der Schwestern, die immer zum Helikopter rausgerannt sind. And helped the wounded people. Und den Verwundeten geholfen haben. And she spent 30 years as a reserve member of the U.S. Army Medical Corps. Und sie blieb 30 Jahre in der Reserveeinheit der US Army. She retired last year. Letztes Jahr ist sie in Pension gegangen. As a Lieutenant Colonel. Als Lieutenant Colonel. And she says I have to salute her. Und ich muss immer vor ihr salutieren. Which I do. Was ich auch tue. Gladly, because she's so beautiful. Weil sie so schön ist. And and because she's a retired army. Und weil sie ein pensionierter Armeeangehöriger ist. We are able to fly on army planes. Ist es uns möglich, mit Armeeflugzeugen mitzufliegen? At the expense of the army. Auf Kosten der Armee. And the United States government. Und der Regierung der Vereinigten Staaten. But we can go anywhere we want. Aber wir können überall hin, wo wir wollen. And so we just went to Greece. Also waren wir in Griechenland. And I'll speak more about that later. Und ich spreche später darüber mehr. But right now I want to introduce Wendy. Aber ich möchte euch jetzt die Wendy vorstellen. And here she is. Und da ist sie. For those of you who know me, you may remember that I have been fighting breast cancer since 2002. Für die, die mich schon kennen, ihr erinnert euch vielleicht, dass ich seit 2002 gegen den Brustkrebs kämpfe. And everything was going well until last October. Und alles lief gut bis letzten Oktober. I went to a service in October. Ich bin zur Untersuchung gegangen im Oktober. And God said to me in the message very clearly. In den Gottesdienst und Gott sagte sehr klar zu mir. It is the year of Jubilee. Es ist das Jubeljahr. It is time for you to come away and rest. Es ist Zeit für dich, zurückzutreten und zu ruhen. And I will provide for you. Und ich werde für dich sorgen. I was very excited. Ich war sehr aufgeregt. I thought it was time to retire finally. Ich habe mir gedacht, es ist Zeit, jetzt in Pension zu gehen. After working many hours for so many years. Nachdem ich so viele Stunden, so viele Jahre lang gearbeitet habe. 60 to 70 hours a week. 60 bis 70 Stunden in der Woche. The next day, however, am nächsten Tag, wie auch immer, I found out that my breast cancer had spread. Habe ich herausgefunden, dass mein Brustkrebs sich ausgebreitet hat. It was now in my lungs. Er war jetzt in meinen Lungen. And my liver. Meiner Leber. And my bones. Und meinen Knochen. And this was confirmed with lung biopsies. Und das wurde bestätigt durch eine Lungenbiopsie. And other tests. Und anderen Tests. I was devastated. Und ich war zerstört. I thought I was cured. Ich habe mir gedacht, dass ich geheilt wäre. I said to God, why are you doing this? Und ich habe Gott gefragt, warum machst du das? I thought that we were going to be missionaries in Greece. Ich dachte, wir werden Missionare in Griechenland sein. As a nurse, I knew that what this meant. Als Schwester, Krankenschwester, wusste ich, was das bedeutet. Metastatic cancer. Metastasierender Krebs. Stage 4, there's no cure. Stufe 4, dafür gibt es keine Heilung. I felt hopeless. Und ich habe mich hoffnungslos gefühlt. I wanted to give up. Und ich wollte schon aufgeben. I felt there was no hope. Und ich dachte, es gäbe keine Hoffnung mehr. It was over. Es war vorbei. I'm finished. Ich bin also am Ende. My son Bobby called. Mein Sohn Bobby hat mich angerufen. And he said, "You must fight." Und er hat mir gesagt, du musst kämpfen. You're a fighter. Du bist ein Kämpfer. Fight like you've always fought. Also kämpfe so weiter, wie du bisher gekämpft hast. Don't give up. Gib nicht auf. Pastor Rob and Mary in the church are praying for you. Pastor Rob, Mary und die Gemeinde beten für dich. Pastor Mike sent me so much research on all natural remedies. Und Mike hat mir so viel Unterlagen geschickt. I implemented them all immediately. Und ich habe sie alle angewandt. But I asked God, what was going on? Aber ich habe Gott trotzdem gefragt, was geht hier vor? And he said to me. Und er sagte mir. In John 11:4. In Johannes 11:4. This is not a sickness unto death. Diese Krankheit ist nicht zum Tod. But to glorify God. Sondern um Gott zu verherrlichen. And to glorify the Son. Und den Sohn zu verherrlichen. Through your witness. Durch dein Zeugnis. So I was still scared. Aber ich hatte immer noch Angst. I was frozen with fear. Ich war starr vor Angst. I could not get grace for the situation. Ich habe für diese Situation nicht Gott nicht preisen können. I was crying all the time. Ich habe die ganze Zeit geweint. So my husband was sleeping with me. Also mein Mann ist neben mir eingeschlafen. And he woke up and he said he had a dream. Und er wachte auf und sagte, er hatte einen Traum. He said, "This is for you." Er sagte, das ist für dich. In the dream, there was a big storm coming. In diesem Traum, da kam ein großer Sturm. He was on an island. Und es war auf einer Insel. And all the natives were scared. Und alle Eingeborenen hatten Angst. Big clouds, big storm. Es waren große Wolken und ein starker Sturm. And then they began to chant. Und dann begannen sie zu singen. And bang on all the huts. Und haben gegen die Hütten geschlagen. And he heard the interpretation of the chant. Und er hat dann die Übersetzung des Gesangs gehört. They were saying, sie sangen, God has not given you a spirit of fear, Gott gab dir nicht einen Geist der Furcht, but of power, sondern der Kraft, and love, der Liebe, and of a sound mind, und der Zucht. 2 Timothy 1:7. 2. Timotheus 1:7. He told me his dream. Und er hat mir diesen Traum erzählt. He said, "We will go read the word." Gehen wir und lesen das Wort. I read the word out loud 3 times. Und ich habe das Wort 3-mal laut gelesen. And now I had grace. Und jetzt hatte ich Gnade. I had peace. Ich hatte Frieden. Now I could say, jetzt konnte ich sagen, though he slay me, I will trust him. Obwohl er mich schlug, werde ich ihm vertrauen. So I began to fight. Also habe ich gesagt, ich beginne jetzt zu kämpfen. I was encouraged. Ich war entmutigt. My husband was very supportive. Aber mein Mann war sehr unterstützend. My children, my family were all supportive. Und auch meine Kinder und meine Familie haben mich sehr unterstützt. My son Peter has done so much to help me. Und mein Sohn Peter hat mir so viel beigetragen, mir zu helfen. He grows everything I need to help me. Er tat alles, um mir zu helfen. Alles, was ich brauchte. The doctors and nurses at my work. Und die Ärzte und die Krankenschwestern bei mir in der Arbeit. They also have all been very supportive. Haben mich auch sehr unterstützt. So I began my journey to fight. Also habe ich meine Reise angetreten, um zu kämpfen. I went to Hippocrates Health Institute to learn how to fight cancer. Und ich bin in ein Institut gegangen, um dort zu lernen, wie man gegen Krebs kämpft. And of all the new remedies they have. Und auch die Heilmethoden mir anzuschauen, die sie anbieten. Und ich kam nach Hause mit vielen Sachen, die ich zu tun hatte. Aber Satan wollte das verhindern. Many obstacles came before me. Viele Hindernisse kamen mir in den Weg. I was told I had another large mass in my lungs. Sie sagten, man hat noch ein Gewebe in meiner Lunge gefunden. And then I was very sick. Und dann war ich sehr krank. They did more biopsies. Und sie haben noch mehr Biopsien durchgeführt. But it was only pneumonia. Aber es war nur Lungenentzündung. I became very, very sick with intestinal parasites. Und ich wurde sehr krank. Parasiten. And then I got very dizzy. Und mir wurde sehr schwindelig. Couldn't stand up. Ich konnte nicht aufstehen. Very sick. Mir war sehr übel. 103 fever. Also 103 Grad Fahrenheit Fieber. And this went on till June. Und das ging weiter bis in den Herbst. Bis Frühling. And we were getting ready to leave to go to Greece. Und wir machten uns auf, um nach Griechenland zu reisen. Because through all this I began to realize. Weil trotz allem habe ich begann ich zu erkennen, that God was doing something different. Dass Gott etwas anderes macht. Beyond the sickness. Über die Krankheit hinaus. He was freeing me up. Er hat mich langsam befreit. I didn't have to work anymore. Ich musste nicht mehr arbeiten. And he had told me this is not a sickness unto death. Und er hat mir gesagt, diese Krankheit führt nicht zum Tod. And I realized that he was carrying me to a place. Und ich habe erkannt, dass er mich zu einem gewissen Ort trägt. That I would not go on my own. Zu dem ich von mir selbst aus nie hingegangen wäre. Because when you have this diagnosis. Weil wenn du diese Diagnose empfangen hast. Nothing mattered anymore that mattered before. Dann ist all das, was vorher wichtig war, auf einmal nicht mehr so wichtig. My home, my career, my job. Mein Zuhause, meine Karriere, mein Job. It was all meaningless now. Das war auf einmal bedeutungslos. The only thing important to me. Das Einzige, was wichtig war. Was to be a missionary for the Lord. War ein Missionar für den Herrn zu sein. This was all I wanted. Und das ist alles, was ich wollte. Nothing else mattered. Und nichts anderes hatte mehr Bedeutung. My son Rob. Mein Sohn Rob. Brought some bones to his dogs a few days ago. Hat vor ein paar Tagen Knochenstücke seinen Hunden gebracht. And he gave them to him to he gave them to the dogs because he loves them. Und gab diese Knochen seinen Hunden, weil sie liebt. And he wanted them to be happy. Und wollte, dass sie glücklich sind. But instead they fought. Aber stattdessen begannen sie zu kämpfen. Nelly wanted the bone that Gracie had. Also Nelly wollte den Knochen, den Gracie hatte. And Gracie wanted to have the bone that Nelly had. Und Gracie wollte den Knochen haben, den die Nelly hatte. And they were fighting all the time. Und sie haben die ganze Zeit gekämpft. They were like us. Sie waren so wie wir. This is what we do. Das ist dasselbe, was wir auch machen. God gives us gifts. Gott gibt uns Gaben, Geschenke. And we fight. Und wir kämpfen darum. We grasp at straws. Und wir greifen nach Strohhalmen. And we pick at bones. Und greifen nach Knochen. But now I see that with the cancer. Aber jetzt sehe ich durch den Krebs. This doesn't matter anymore. Dass das keine Bedeutung mehr für mich hat. The only thing that matters is to love God. Das Einzige, was noch Bedeutung hat, ist Gott zu lieben. And Jesus said to his father in his last prayers. Und Jesus sagte zu seinem Vater in seinem letzten Gebet. In John 17, 21. In Johannes 17, Vers 21. He prayed that we might all be one. Er betet, dass wir alle eins sind. And to fulfill the great commission. Und dass wir die Aussendung befolgen. So I have a dream. Und ich habe einen Traum. The dream is to fulfill the great commission. Dieser Traum ist es, diese Aussendung zu erfüllen. To win souls. Seelen zu gewinnen. To spend my time wisely. Um meine Zeit weise einzusetzen. And not to spend time grasping at straws. Und nicht meine Zeit damit zu verschwenden, nach Strohhalmen zu greifen. And picking at bones. Oder Knochen aufzuheben. Because the time is short. Weil die Zeit ist kurz. And I hope that all of you. Und ich hoffe, dass ihr alle would not have to have cancer. Nicht erst Krebs bekommen müsst. To come to this point. Um diesen Punkt zu erkennen. But this is what God was doing in me. Aber das ist es, was Gott in mir getan hat. He was lighting a fire under me. Er hat ein Feuer in mir angezündet. And telling me now I must go. Und hat mir gesagt, ich muss jetzt gehen. He was freeing me from all my worldly responsibilities. Und hat mich von all meinen weltlichen Verpflichtungen freigemacht. And I was to overcome the obstacles. Und ich musste die Hindernisse bewältigen. And dare to believe him. und mich es wagen zu glauben. So now it was July and time to go. Und es war jetzt Juli und es war Zeit zu gehen. My daughter just got married. Meine Tochter hat unlängst geheiratet. And our plan was to leave. Und unser Plan war es zu gehen. My cancer had been in remission for a couple of months. Mein Krebs war dabei zu gehen für ein paar Monate. And the day we were to leave, I got a phone call. Aber an dem Tag, wo wir also gehen wollten, bekam ich einen Anruf. It was my oncologist. Es war mein Onkologe. And she said, "I'm very sorry. I have bad news for you." Und sie sagte, es tut mir sehr leid, aber ich habe schlechte Nachrichten für dich. She said, "Your liver enzymes are triple." Sie sagte, deine Leberwerte sind dreimal so hoch. Your PET scan is bad. Dein PET Scan schaut sehr schlecht aus. Your lymph nodes are everywhere with cancer. Deine Lymphknoten sind übersät mit Krebs. It is the tip of the iceberg. Das ist nur die Spitze des Eisberges. You must stay and get two chemos. Du musst bleiben und zwei Chemotherapien über dich ergehen lassen. I said I don't want chemo. Und ich sagte, ich will keine Chemotherapie. She said, then you have less than a year. Dann hast du weniger als ein Jahr noch zu leben. So I thought and I prayed. Und ich habe nachgedacht und gebetet. And I felt that this was another obstacle. Und ich hatte den Eindruck, dass das nur ein weiteres Hindernis ist. The timing was such that it was another obstacle. Dieser Zeitpunkt war also, es war so genau zeitlich geplant, dass es nur ein Hindernis sein konnte. So I said, I will go to be a missionary. Und ich habe mich dazu entschlossen, zu gehen als Missionar. I will dare to believe. Ich wage es zu glauben. That I can hope against hope. Dass ich Hoffnung gegen die Hoffnungslosigkeit haben könnte. That God will heal me as I go. Dass Gott mich heilt, weil ich gehe. That it is not a sickness unto death. Dass es keine Krankheit ist, die zum Tode führt. But it is for me to be a witness. Sondern damit ich ein Zeuge sein kann. To glorify God. Um Gott zu verherrlichen. This is what he said at Lazarus' death. Und das ist, was er gesagt hat, als Lazarus starb. That this was to glorify God. Dass das deswegen geschehen musste, um Gott zu verherrlichen. It is not a sickness unto death. Es ist keine Krankheit, die zum Tode führt. I believe God. Ich glaube an Gott. I have a dream. Ich habe einen Traum. My dream is to be his witness. Mein Traum ist, sein Zeugnis zu sein. For whatever time I have. Und egal wie viel Zeit ich noch habe. I have an opportunity. Habe ich eine Gelegenheit. To spend my life now wisely. Mein Leben weise zu verbringen. This is all that matters to me now. Und das ist alles, was mir jetzt noch was bedeutet. That I may please God. Dass ich Gott gefalle. And gain some reward. Und dass ich die Belohnung erhalten werde. I am not ready to go home yet. Ich bin noch nicht bereit, nach Hause zu gehen. I want to do more. Ich möchte mehr tun. So I would ask you to pray for me. Deswegen bitte ich euch, für mich zu beten. That God would give me overtime. Dass Gott mir mehr Zeit geben würde. That he would extend my contract. Dass er meinen Vertrag verlängern würde. So I can do more for him. Dass ich noch mehr für ihn erreichen kann. This is my dream. Und das ist mein Traum. Thank you. Danke. Wow. Isn't she dynamite? Ist sie nicht wie Dynamit? What is your name? Michael. Michael? Yeah, Michael. Thank you, Michael. You're welcome. The strangest thing happened. Das Merkwürdigste, was passiert ist. You've heard of anointings. Ihr habt von Salbung gehört. And grace. Und Gnade. And it seemed like she was having difficulty. Und es sah so aus, als ob sie Schwierigkeiten hätte. Up until the time we crossed the line to go into Greece. Und zwar so lange, bis wir uns entschlossen haben, die Linie zu überqueren nach Griechenland. I think maybe we have a geographical anointing of the Holy Spirit. Vielleicht haben wir also eine geografische Salbung vom Heiligen Geist bekommen. For Greece. Für Griechenland. Because it was beautiful. Weil es wunderschön ist. She had no pain or discomfort. Sie hatte keinen Schmerz. And everywhere we went, people received us. Und überall, wo wir hingegangen sind, haben uns die Leute aufgenommen. We didn't have to shake the dust off our feet. Wir mussten nicht den Staub von unseren Füßen abschütteln. We had maybe 30 people that we talked to. Es gab 30 Leute, mit denen wir sprechen konnten. And 13 of them accepted the Lord Jesus Christ as their Savior. Und 13 von ihnen empfingen den Herrn als ihren Retter. And I'll give you a couple stories to illustrate that to you. Und ich will euch ein paar Geschichten darüber erzählen. But it's the Word of God. Aber es ist das Wort Gottes. That does it, and the anointing of the Holy Spirit that draws the Word out of us. Dass die Salbung des Heiligen Geistes bringt, um uns das Wort zu entlocken. Now, I graduated from Bible school in 1981 habe ich die Bibelschule abgeschlossen with Pastor Rob, mit Pastor Rob. And then Mary graduated in 1982. Und Mary schloss die Bibelschule ein Jahr später ab, 1982. And then Wendy graduated in 1983. Und Wendy schloss die Bibelschule 1983 ab. So I have known them for a long time. Und ich kenne sie schon jetzt seit langer Zeit. And I love them very much. Und ich liebe sie sehr. And I love what they've done here. Und ich liebe es, was sie hier gemacht haben. You are well taught. Ihr werdet wirklich gut gelehrt. Yes. And my wife graduated valedictorian, top of the class. Und meine Frau schloss als Klassenbeste ab. And she watches me carefully. Und sie beobachtet mich ganz genau. I had a 3.8, I think it was. Ich hatte einen Notenschnitt von 3,8. And she had a 4.0 grade point average. Und sie hatte einen 4,0 Durchschnitt. And she knows the word of God. Und sie kennt das Wort Gottes. And you know in your Bible it says in John chapter 1. Und ihr wisst vielleicht, dass in neuen Bibeln steht in Johannes Kapitel 1. That in the beginning was the word. Dass am Anfang das Wort war. And the Word was with God. Und das Wort war bei Gott. And the Word was God. Und das Wort war Gott. And what he was talking about is Jesus Christ. Und worüber er da spricht, ist Jesus Christus. He is the Word, and in Hebrews 6 it says he comes. I mean Hebrews 10 it says he comes in the volume of the book. Es heißt, dass er das Wort ist, und in Hebräer 10 heißt es, dass er die Fülle des Buches ist. So you have questions. Und falls ihr Fragen habt. Then you go to the Bible. Dann nimm die Bibel. And Jesus is the Bible. He is the Word. Jesus ist die Bibel. Er ist das Wort. And he will help you. Und er wird euch helfen. And that's why the Word is so important. Deswegen ist das Wort so wichtig. And in the beginning, we had the Word a long time ago when Jesus was on the face of the earth. Und vor langer Zeit da hatten wir das Wort, als Jesus auf der Erde wandelte. And we loved his Word. Und wir liebten sein Wort. And in Greece I found that they eventually had grown to be focused on the church. Und in Griechenland ist mir aufgefallen, dass sie sehr auf die Kirche fokussiert waren. And then the government. Und dann auf die Regierung. And then with all of the things that are happening and the end times that we are experiencing. Und mit all dem, was passieren wird mit der Endzeit. Their reliance on the church and the government. Their dependence also, das sind on the government, das ist die Kirche abhängig von der Regierung and the church und der Gemeinde began to fade because the government was failing, is failing, weil die Regierung versagt and the church could not help them und die Kirche konnte ihnen nicht helfen and they had nowhere to turn because they did not know the word of God und sie wussten nicht, an wen sie sich wenden sollten, weil sie kannten das Wort Gottes nicht. So they need to know the word of God. Also sie müssen das Wort Gottes kennenlernen. And they need to be taught. Und sie brauchen die Lehre. And it's not just Greece, it's all over the world. Und es ist nicht nur in Griechenland, es ist überall so auf der Welt. And in Matthew 24, in Matthäus 24, Jesus spoke about the end times. Spricht Jesus über die Endzeit. Yes, he said heaven and earth will fade away. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen. But my word will not pass away. Aber mein Wort wird bleiben. And he said, we are in the beginning of sorrows. Und er sagt, ihr seid am Anfang der Trübsal. And there's going to be all kinds of things that are going to happen. Und es werden alle möglichen Sachen passieren. You will see earthquakes. Ihr werdet Erdbeben miterleben. And wars. Und Kriege. And rumors of wars. Und Gerüchte von Kriegen and pestilence und Krankheiten disease and Seuchen famine und Hungersnöte and now lately we see volcanoes that are erupting Und jetzt sehen wir Vulkane, die, die hochgehen. And airplanes can't fly. Und Flugzeuge können nicht fliegen. And floods. Und Fluten. And now we have economic disaster. Jetzt haben wir eine Wirtschaftskrise. Things are beginning to fail, just like he had predicted in Matthew 24. Also Dinge versagen, so wie das in Matthäus 24 vorhergesagt hat. And this is the beginning of sorrows. Und das ist der Anfang der Trübsal. He said, this is the last step, or at least scholars are saying this is the last step. Und Schriftgelehrte sagen, das ist der letzte Schritt. Before the rapture that Pastor Rob talked about. Vor der Entrückung, von der Pastor Rob gesprochen hat. Yes. And my wife, when she went to the Hippocrates Clinic, und als meine Frau zu dieser Klinik hingegangen ist, was told to exercise. Da wurde gesagt, sie soll gewisse Übungen machen. And one day she was jumping on the trampoline. Und eines Tages, als sie auf den Trampolinen herumgehüpft ist, she was exercising. Da hat sie trainiert. But I thought she was practicing the rapture. Und ich habe mir gedacht, sie übt die Entrückung. Because she likes to be first. Weil sie als Erste entrückt werden will. And this is what we need to do. We need to get ready for the rapture. Und das ist es, was wir tun müssen. Wir müssen bereit werden für die Entrückung. And you're not going up in the rapture unless you belong to Jesus Christ. Und du wirst bei der Entrückung nicht teilhaben, solange du nicht zu Jesus Christus gehörst. You must be born again. Du musst wiedergeboren sein. John chapter 3. Johannes Kapitel 3. John chapter 3 and verse 3 says you must be born again. Also Johannes Kapitel 3 Vers 3 sagt, dass du wiedergeboren werden musst. Nicodemus, a high-ranking Pharisee. Nikodemus, ein hochrangiger Pharisäer. Came at night to see Jesus. Kam in der Nacht, um Jesus zu sehen. And he said, und sagte, what is this that you're teaching about being born again? Was soll das oder was heißt das, was du lehrst, dass man wiedergeboren werden muss? Does that mean that I must go back into my mother's womb and come out again? Heißt das nochmal, dass ich in den Bauch meiner Mutter zurück muss, um nochmal geboren zu werden? And Jesus said, no. Und Jesus sagte, nein. Verily, verily, I say to you, you must be born of the water. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du musst aus dem Wasser geboren werden und aus dem Geist. That means you are born as a human being of the flesh. Das heißt, im Fleisch bist du als Mensch geboren worden. But at some point in time, aber zu einem gewissen Zeitpunkt in your life, in deinem Leben, you will have an opportunity to be born of the Spirit. Hast du die Gelegenheit, durch den Geist geboren zu werden. And if you're going to enter the kingdom of heaven, you must be born again. Und wenn du ins Königreich des Himmels kommen willst, dann musst du wiedergeboren sein. And he said, it's like the wind. Und sagte, es ist wie der Wind. You don't know where it's coming from. Du weißt nicht, woher weht. You don't know where it's going. Du weißt nicht, wohin geht. But the Holy Spirit is like the wind. Aber der Heilige Geist ist wie der Wind. And when he comes and you have an opportunity to be born again. Und wenn kommt und du die Gelegenheit hast, um wiedergeboren zu werden, you should become born again. Dann solltest du wiedergeboren werden. And when we went to Greece, und als wir nach Griechenland gingen, it was like that. War es genauso. In Paros. In Paros. And Mykonos and those islands in the middle. Und Mykonos und all die Inseln. There's a wind all the time across the islands. Da gibt's immer einen Wind, der über die Inseln weht. And that's the way it was, that the wind was there and I felt the presence of the Holy Spirit. Und so war es, ich habe den Wind gespürt und die Gegenwart des Heiligen Geistes gespürt. And he was arranging all of our meetings. Und hat all unsere Treffen vorbereitet. And it was awesome because when you got into a conversation with someone about the Lord, das war erstaunlich, weil wenn du in ein Gespräch gekommen bist mit jemanden über den Herrn, all of a sudden the presence of the Holy Spirit would be there. Aber war es immer so, dass auf einmal die Gegenwart des Heiligen Geistes da war. And he would open their hearts. Und hat ihre Herzen geöffnet. To receive the word. Um das Wort zu empfangen. And they would focus in on you. Und hat sich dann auf dich fokussiert. As you spoke. Während du gesprochen hast. And Wendy had three professions all by herself speaking to ladies. Und Wendy hatte die Gelegenheit, zu Frauen zu sprechen. And I observed. Und ich habe sie beobachtet. And the presence of the Holy Spirit came in and it was like the wind. Just all of a sudden, bang. Die Gegenwart des Heiligen Geistes kam auf einmal wie der Wind. And their hearts opened and she prayed with them and they accepted Jesus. Und auf einmal machten sie ihre Herzen auf und sie haben alle gebetet, um Jesus zu empfangen. She didn't have to work hard at it. Sie musste nicht hart daran arbeiten. Just say those words and people responded because it was all planned by the Holy Spirit. Sie musste einfach nur diese Worte weitergeben und die Leute haben darauf reagiert, weil alles durch den Heiligen Geist arrangiert worden ist. Now in Acts chapter 2. In Apostelgeschichte Kapitel 2. It speaks of Pentecost. Spricht es über Pfingsten. And there were 120 Christians at the time. Und damals gab es 120 Christen. The disciples. Oder Jünger. That went out into Jerusalem. Die in die Stadt Jerusalem hinausgingen. And it was a holiday. Und es war ein Feiertag. And people from all over the world had come. It was a crossroads. Und alle Menschen aus der ganzen Welt kamen nach Jerusalem. And the anointing of the Holy Spirit. Und die Salbung durch den Heiligen Geist. Came upon them. Kam über sie. And they were filled with the Holy Spirit. Und sie waren jetzt auf einmal gefüllt mit dem Heiligen Geist. Tongues of fire over their head. Feuerzungen über ihrem Kopf. And they spoke in languages that they had not known. Und sie sprachen in Sprachen, die sie vorher nicht gekannt hatten. They didn't speak. Also sie haben sie nicht selbst gesprochen. The Holy Spirit spoke through them. Der Heilige Geist sprach durch sie. And Peter gave a message. Und Petrus gab eine Botschaft weiter. And it says it was like the wind, like a rushing, roaring wind that came through them. Und es sprach davon, dass da ein Wind durch sie hindurchwehte. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. 3,000 souls. 3,000 Seelen were added to the kingdom. Wurden dem Königreich hinzugetan. And they didn't do anything different. They just were there where they were supposed to be. Und sie haben es nichts Besonderes oder anderes gemacht. Sie waren einfach nur dort, wo sie sein hätten sollen. So now, Satan knows that his time is short, as Pastor Rob said. Satan weiß, dass seine Zeit kurz ist, so wie Pastor Rob schon gesagt hat. And he's very angry. Und er ist sehr zornig. And he will do anything he can to stop what God wants us to do. Und er wird nichts unversucht lassen, um uns aufzuhalten von dem, was Gott will, dass wir tun. And our job is to, number one, unsere Aufgabe ist es, Nummer eins, tell people about Jesus, Menschen von Jesus zu erzählen, and hopefully get them saved, und hoffentlich, dass sie dann dadurch errettet werden. And number two, Nummer zwei, get them to be hid in the body of Christ, sie mit hineinzubringen in den Leib Christi, for protection, um sie zu beschützen. Psalm 27:5 says, Psalm 27, Vers 5 sagt, that in the time of trouble, dass in der Zeit der Trübsal, I will hide you, werde ich dich verstecken. In the pavilion, meaning the overall body of Christ. Und zwar im Leib Christi. In the tabernacle, im Heiligtum, which is the local body, like we see right here. Was der lokale Leib ist, was wir hier sehen. And then upon a rock, auf einem Felsen, which speaks of Jesus Christ. Was von Jesus Christus spricht. Now in the body there is only one body. Im Leib, da ist nur ein Leib. But many members. Aber viele Mitglieder. And some are different portions. Und sie haben verschiedene Anteile. Like the human body. So wie der menschliche Leib. The head is Jesus Christ. Ist das Haupt Jesus Christus. He tells everyone else what to do. Er sagt allen anderen, was sie tun sollen. And he sets the members in the body as he chooses. Und er setzt die Glieder in den Leib ein, wie er es auswählt. Now some of us are arms. Manche von uns sind Arme. Some legs. Manche Beine. Some little toes. Manche kleine Zehen. But it doesn't make any difference. We are all fit together. Aber es macht keinen Unterschied, weil wir alle passen zusammen. There is no schism. There is no es gibt keine division. Spaltung, keine Teilung. We all act as one. Wir arbeiten alle wie eine Einheit. And we go forward as the body of Christ. Und wir gehen voran wie der Leib Christi, oder als der Leib Christi. He gives us different duties. Er gibt uns verschiedene Aufgaben. And different gifts. Und verschiedene Gaben. But nevertheless, we are one. Aber nichtsdestotrotz sind wir eins. But in 1 Corinthians 13. In 1. Korinther 13. It says the greatest of these gifts, heißt es, die größte der Gaben, is love, ist die Liebe. Yes, we must have love for one another. Wir müssen füreinander Liebe haben. And the one thing I saw about the Greek people was, und eines, was mir aufgefallen ist unter den Griechen, expressions of love, ist der Ausdruck von Liebe. Just before we came back to come to Vienna, Bevor wir nach Wien zurückgeflogen sind, we were sitting waiting for a ferry, haben wir auf eine Fähre gewartet, and we were in a park. Und waren dabei in einem Park. And this man came into the park. Holy, und der Mann kam in den Park. He was supporting a little old lady, which I believe to be his mother. Und er hat einer älteren Dame weitergeholfen, wo ich glaube, dass es seine Mutter war. Or maybe his grandmother. Vielleicht sogar seine Großmutter. But she must have been close to 100 years old. Aber sie war schon vielleicht fast 100 Jahre alt. And she was all bent over. Und sie war schon sehr niedergebeugt. And she had a veil on. Und sie hatte so einen Kopftuch auf. And she could hardly walk, walking like this. Und sie ging ungefähr so. And he was so gentle with her. Und er war so sanft zu and ihr. You could tell that he really loved her. Und du konntest sehen, dass er sie sehr liebte. And he was very attentive. Und er war sehr aufmerksam. And she sat down. Und sie hat sich hingesetzt. And he came over and he put his hand on her face and he caressed her face. Und er kam zu ihr und legte seine Hand auf ihr Gesicht. And it was beautiful. Und das war schön anzuschauen. And I loved it. And I said, wow. Ich habe das geliebt. That's God's love being given to someone else. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist Gottes Liebe, die jemand anderen weitergegeben wird. And I saw the beautiful hearts of the Greeks. Und ich sah das wunderbare Herz der Griechen. So, I got to know some of the Greeks personally. Ich habe einige der Griechen persönlich kennengelernt. With the end-time strategy in mind. Mit der Endzeitstrategie im Hinterkopf. Knowing that God had promised to give us gifts in heaven, rewards. Wo ich daran gedacht habe, dass Gott es verheißen hat, dass er uns Gaben geben wird im Himmel als Belohnung. In Proverbs 11:30 it says, Sprüche 11:30 heißt es, he that winneth souls is wise. Derjenige, der Seelen gewinnt, ist weise. In Daniel 12:3 und Daniel 12, Vers 3, he says, the wise shall shine as the firmament forever. Dass die Weisen wie das Firmament strahlen sollen für immer. Firmament speaks of heaven. Und das Firmament spricht vom Himmel. And he said, those who win many to righteousness. Das heißt, diejenigen, die viele zur Gerechtigkeit bringen, will shine as the stars forever. Werden strahlen wie die Sterne für immer. And in Revelation chapter 2. Und Offenbarung Kapitel 2. He said, if you are an overcomer. Heißt es, wenn du ein Überwinder bist, you will rule over nations. Dann wirst du über Nationen regieren. And then number two, he said, I will give you the morning star. Und Punkt zwei, ich gebe dir den Morgenstern. I don't know about you, but I want the morning star. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte den Morgenstern haben. And I'm going after it. Und ich werde das verfolgen. And my wife is going with me. Und meine Frau begleitet mich dabei. We are a team. Wir sind ein Team. We are Team Greece. Wir sind ein Team für Griechenland. And we just want to get out there and do what God wants us to do. Und wir wollen dort einfach nur sein und das tun, was Gott von uns will, dass wir tun. I believe that Pentecost is going to occur again and is occurring right now. Und ich glaube, dass Pfingsten noch einmal passieren wird und schon jetzt passiert. But it's a build-up. Aber es baut sich auf. And I call it corporate Pentecost. Und ich nenne das gemeinschaftliches Pfingsten. The corporate body of Christ. Der gemeinschaftliche Leib Christi. In these last days. In den letzten Tagen. Will go out and soul win. Wird hinausgehen, um Seelen zu gewinnen. And Peter at Pentecost in Acts 2. Und Petrus in Apostelgeschichte 2 zu Pfingsten. Said these men are not drunk. Sprach, diese Männer sind nicht betrunken. The disciples. Die Jünger. Because people were saying they must be drunk. Weil die Menschen, die dazugeschaut haben, haben gemeint, die sind wahrscheinlich betrunken. No, they're not drunk. Und er sagte, nein, die sind nicht betrunken. This is what Joel spoke of in the book of Joel. Das ist das, was Joel in dem Buch Joel schon verheißen hat. In those last days, he said. Er sagte, in diesen letzten Tagen. Your young men and women will prophesy. Die jungen Männer und Frauen werden prophezeien. And your old men will dream dreams. Und die alten Männer werden Träume haben. And he will pour out the Holy Spirit. Und er wird den Heiligen Geist ausgießen. And I believe that's where we're at right now. Und ich glaube, da befinden wir uns jetzt auch. And so individually. Und jetzt individuell. Or as a group. Oder als Gruppe. Or whatever, we need to go out. oder wie auch immer, wir müssen hinausgehen. Each of you. Jeder von euch. At your job. Das ist deine Aufgabe. In your backyard. In deinen Garten. Out on the street. Oder auf der Straße. Wherever. Wo auch immer. God will arrange for people to come to you. Gott wird es arrangieren, dass Menschen zu dir kommen. Even come right up to you and say. Werden vielleicht direkt auf dich zugehen. Who are you? Und dich fragen, wer bist du? Tell me about yourself. Erzähl mir was von dir. Which happened to me in Greece. Das ist mir passiert in Griechenland. So I had to tell them that I belong to Jesus Christ, and then they said, oh. Und ich habe ihnen erzählt, dass ich zu Jesus Christus gehöre, und er hat dann gesagt, oh. So in Matthew 28. So in Matthäus 28. Jesus said. Hat Jesus gesagt. You must go and teach all nations. Hat Jesus gesagt, geht hinaus und lehrt alle Nationen. And baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Und tauft sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. And he will give us power, and the power is the Holy Spirit. Und er wird euch Macht geben, und diese Macht ist der Heilige Geist. So, that's our job. Now I tell you a couple things that happened in Greece. Und das ist unsere Aufgabe. Jetzt will ich euch ein paar Dinge mitteilen, die in Griechenland passiert sind. My wife said to me, I want to go to Greece to serve the Lord, but I want to go to Zakynthos. Is that what? Yeah. Oh, Kyathos, the island where Mamma Mia was filmed. How many have seen Mamma Mia? Okay. Also meine Frau sagt, ich will nach Griechenland gehen, um den Herrn zu dienen, und ich will vor allem Kyathos besuchen. It's a very good movie. Die Insel, wo Mamma Mia gedreht worden ist. So she said, I want to go up those steps, 200 steps, way up the top where the church is, where she got married. Und ich will da hinaufgehen zu dieser Kirche, wo sie geheiratet haben, das sind ca. 200 Stufen hinauf. I said, okay. Ich habe gesagt, okay. So we went down and we signed up to go on a day sailor. Und wir haben uns da eingetragen für so ein Segelboot. 44-foot boat that took us over to the island. Ein Boot, das circa 44 Fuß lang war. And part of the deal was that we would get to, when we hit port, that they would drive us up the mountain, which was way up high, and then she would be able to go to the church. Und also es war eigentlich ausgemacht, dass wenn wir dort ankommen, dass sie uns dann eben abholen mit einem Gefährt und dann den Hügel hinaufbringen und dass wir dann von dort weitergehen. So it was a beautiful day. Also es war ein wunderschöner Tag. We sailed to the island. Wir sind zu dieser Insel hingesegelt. And we had lunch at the port. Und wir haben dann dort im Hafen Mittag gegessen. And we didn't know how we were going to get up to the mountain. Und wir wussten nicht, wie wir auf den Berg raufkommen sollten. But apparently there was a problem. Aber es gab offensichtlich ein Problem. Because the captain of the ship said, do you have to go to the church? Weil der Kapitän des Schiffs hat uns gefragt, ob ihr zu dieser Kirche gehen wollt. And my wife said, yes. Meine Frau sagte, ja. Yes. And he said, well, can you take a taxi? Und er hat uns gefragt, ob wir ein Taxi nehmen können. And I said, no, we paid for it, so we want you to drive us up there. Und ich habe gesagt, nein, weil wir haben dafür schon bezahlt und wir wollen jetzt, dass ihr uns darauf fahrt. He said, I'll be right back. Und er sagte, ich komme gleich wieder zurück. Then a man came back to see us, and he was a strange-looking man. Und dann kam ein merkwürdig aussehender Mann zu uns. He had black hair. Er hatte schwarze Haare. And a black beard. Einen schwarzen Bart. And a black shirt. Ein schwarzes Hemd. And black pants. Und schwarze Hosen. And black shoes. Schwarze Schuhe. And he looked like a Greek priest. Und er sah aus wie ein griechischer Priester. And he said, "My name is Angelo." Und er sagte, mein Name ist Angelo. I know taxi driver. Also ich kenne die Taxifahrer. Why you have to go up to the church? Also ich bin kein Taxifahrer, warum müsst ihr hinauf in die Kirche gehen? And I said, because we paid for it and we want to go to the church. Und ich habe gesagt, naja, wir haben dafür bezahlt und wir wollen dort drauf gehen zu dieser Kirche. He said, I goat man, not taxi driver. Well, it turns out he was more than a goat man, he was captain of a ship, but they had hired him. Okay, also er sagte, er ist ein Ziegenhirte, aber kein Taxifahrer. Und aber die Menschen dort haben ihn angeheuert. So after much discussion, also nach einer langen Diskussion, he says, "Come, I take you." Sagt er, komm, ich nehme dich mit. And we go over and we get in the car, Peter and Wendy and myself. Und wir gingen zu seinem Auto, Peter, Wendy und ich. And it's a real junk. Und es war ein sehr altes Auto. It's shaken. Es war gewackelt. And we had to go way up the mountain. I wasn't sure we were going to make it. Und wir mussten ganz rauf auf den Berg und ich war mir nicht sicher, ob wir es schaffen würden. And all the way up, I was looking over the side saying, is this where we're going to go over? Und während wir rauffuhren, habe ich immer die Klippen runtergeschaut und habe mich schon gefragt, ob wir da runterfallen würden. So all the way up, his wife was sitting back at the port. Und in der ganzen Zeit wartete seine Frau bei diesem Hafen. And she was calling him. Und sie hat ihn immer wieder angerufen. Why are you going up the mountain and leaving me alone? Und sie hat immer gefragt, warum fährst du den Berg rauf und lässt mich allein zurück? And we'd go around the curve and the phone would cut out. Und wir fuhren um die Kurve und die Telefonverbindung war weg. We'd go around the other way and the phone would come back and she would call him again. Und wie wir auf die andere Seite gefahren sind, war die Telefonverbindung wieder da und sie hat ihn wieder angerufen. He was arguing with her all the way up the mountain. Und die ganze Fahrt hinauf des Berges hat er mit ihr gestritten. They were having personal problems. Also sie hatten anscheinend persönliche Probleme. And she wasn't going to let him get up the mountain without harassing him. Und sie ließ ihn nicht den Berg rauffahren, ohne ihn fertig zu machen. And he was very, very, very outspoken. Und he spoke out. Und er hat sehr laut gesprochen. And finally we got to the top of the mountain. Und schlussendlich kamen wir auf den Gipfel des Berges. And my wife said, Angelo. Und meine Frau sagte, Angelo, do you know where you're going when you die? Weißt du, wo du hinkommst, wenn du stirbst? And he said, I go to the Amazon River. Und er sagte, ich komme zum Amazonas, zum Fluss. And I get eaten by an anaconda snake. Und ich werde dann von einer Anaconda gefressen. And he strew me out all over the Amazon. Und er will mich da im ganzen Amazonas verteilen. She said, no. She said, what happens to your soul? Und sie hat gesagt, nein, was passiert zu deiner Seele? He said, I don't know. Und er sagt, ich weiß es nicht. And then we got to the top of the mountain where the church was. Und dann kamen wir dahin, wo die Kirche war. And Wendy and Peter go up the stairs. Because I can't go, I have a bad knee. Und Wendy und Peter gingen die Treppen rauf und ich konnte nicht hingehen, weil ich ein kaputtes Knie hatte. So Angelo and I sat there and waited. Und Angelo und ich saßen da und haben gewartet. And as soon as they started up, he started on me. Und sobald sie weg waren, hat er begonnen zu mir zu sprechen. I said, who are you? Er hat mich gefragt, wer bist du? And I said, my name is Don. Ich sagte, mein Name ist Don. He says, what you do? Was machst du? And I said, I'm a pastor. Was arbeitest du? Und ich sagte, ich bin ein Pastor. Oh, he said, you priest. Und er sagte, oh, du bist ein Priester. He said, I go to church and steal money from the priests. Und er sagte, ich gehe normalerweise in die Kirche und stehle das Geld der Priester. And I said, no, Angelo, I'm pastor, I'm not a priest. Und ich sagte, nein, Angelo, ich bin Pastor und kein Priester. Oh, he said, why are you a pastor? Warum bist du Pastor? I said, I don't know. Also ich weiß es nicht. I just know that one day in Florida. Ich weiß noch, eines Tages in Florida. I'm driving my car. Fuhr ich im Auto. And the sun is behind me. Und die Sonne war hinter mir. And I'm going this way. Und ich fahre geradeaus. And I said to God. Und ich habe zu Gott gesagt. I'm going to Bible school. Ich gehe in die Bibelschule. I'm going to learn your word. Ich werde von deinem Wort lernen. I said it right out in the car. Ich habe es laut ausgesprochen im Auto. And I looked ahead. Und ich habe geradeaus gesehen. About 2 miles ahead was a storm forming over the road. Und 2 Meilen vor mir hat sich begonnen, ein Sturm zusammenzubrauen. Big black clouds. Dicke schwarze Wolken. And it was very, very hot. Und es war sehr, sehr heiß. And the rain started coming down on the road. Und es hat begonnen, auf die Straße zu regnen. And the road was so hot that it formed steam that came up on the road. Aber die Straße war so heiß, dass sich sofort Nebel gebildet hat. And as I got closer. Und wie ich näher fuhr. A rainbow formed right on the road. Hat sich direkt vor mir ein Regenbogen gebildet. And I went right through the rainbow. Und ich bin direkt durch den Regenbogen gefahren. And the colors splashed all over me. Und die Farben waren rund um mich. And the anointing of the Holy Spirit was intense. Und die Salbung durch den Heiligen Geist war sehr intensiv. God liked what I said. Weil Gott hat es gefallen, was ich gesagt habe. He said, I like the fact that you're going to go to Bible school and study the word. Und er hat mir damit mitgeteilt, dass es ihm gefällt, dass ich auf die Bibelschule gehe, um sein Wort zu studieren. It was unusual because I was 45 years old. Das Ungewöhnliche war, dass ich schon 44 Jahre alt war. How many guys go to Bible school at 45 years old? Wie viele Menschen gehen mit 44 Jahren auf die Bibelschule? Nicht so viele. But the anointing was so intense for 2 hours I fellowshiped with the Lord. Aber die Salbung war so intensiv, dass ich für 2 Stunden Gemeinschaft mit dem Herrn hatte. And then I realized at long last I had gotten to the end of the rainbow. Und dann ist mir aufgefallen, dass es genauso lange angedauert hatte, bis ich zum Ende des Regenbogens kam. I used to get on my bicycle when I was a little guy. Als ich noch ein kleines Kind war, bin ich viel mit dem Fahrrad gefahren. And chased the rainbow. Und bin den Regenbogen nachgefahren. But I never could catch it. Aber ich habe ihn nie eingeholt. But that day I caught the end of the rainbow. Aber diesmal fuhr ich durch den Anfang des Regenbogens. I found the pot of gold. Ich habe den Topf voller Gold gefunden. The pot of gold was the word of God. Und dieser Topf voll Gold war das Wort Gottes. And God said, I like it. Und Gott sagte, das mag ich. Now, early June this past year, Anfang Juni dieses Jahres, my daughter asked me to do the ceremony at her wedding. Hat mich meine Tochter gebeten, ob ich nicht die Predigt halten kann für ihre Hochzeit. This was north of Baltimore. Das war im Norden von Baltimore. On the Susquehanna River. It's a river. Also irgendwo bei einem Fluss. And we were supposed to start at 6 o'clock. Und wir sollten 6 Uhr anfangen. And we were sitting in a big tent. Wir saßen in einem großen Zelt. And the wedding was going to take place outside the tent. Und die Hochzeit sollte außerhalb des Zeltes stattfinden. And all the chairs were set up. Und alle Sessel waren schon aufgestellt. And it was 5:30. Es war 5:30. And my granddaughter was sitting with me. Mein Enkelkind saß neben mir. And she said, Grandpa. Sie sagte zu mir, Opa. It's going to rain. Es wird zum Regnen beginnen. You'll have to move the wedding inside the tent. Du musst die Hochzeit innerhalb des Zeltes verlegen. And I said, wait. Ich sagte, warte. Because when it's this hot. Ich sagte, warte, wenn es so heiß ist. And it rains, it usually stops right away. Wenn es beginnt zu regnen, dann hört es normalerweise gleich wieder auf. And then the sun comes out. Und dann kommt die Sonne raus. And then maybe God will do something special. Und dann wird Gott vielleicht etwas Besonderes tun. And I'm telling this story to Angelo. See? Ich erzähle diese Geschichte dem Angelo. His eyes are getting very big. Und seine Augen werden ganz groß. And sure enough, the rain stopped and the sun came out. Und natürlich hat der Regen schnell aufgehört und die Sonne kam wieder raus. And then somebody said, "Look at the rainbow." Und jemand sagte, schaut euch den Regenbogen an. Two. Zwei. Right down on the spot where the wedding was to take place. Und so direkt dahin, wo die Hochzeit stattfinden sollte. And everybody went out and took pictures. Und jeder stand auf und machte Bilder. And it was beautiful. Und es war wunderschön. Now my daughter and her husband to be were both virgins. Meine Tochter und ihr Ehemann waren beide noch Jungfrauen. So what that told me was that God was very, very pleased. Was für mich hieß, dass Gott sehr gut gefallen hat. And he came to the wedding. Und er kam zur Hochzeit. Isn't that beautiful? Ist das nicht wunderschön? Well, Angelo's eyes kept getting bigger and bigger. Und Angelos Augen wurden größer und größer. And then when Wendy and Peter came down from the mountain. Und als Wendy und Peter vom Berg zurückkamen. And while they were up there, Peter anointed her with oil. Hat Peter sie gesalbt mit Öl. And asked God to heal her. Und hat Gott gebeten, sie zu heilen. But they came over to join us. Kamen sie zu uns, um sich neben uns hinzusetzen. And I said, let us pray before we go down off of the mountain. Und ich sagte, lasst uns beten, bevor wir vom Berg runterfahren. And I said, Angelo, will you pray with us? Und ich fragte Angelo, ob willst du mit uns mitbeten? In Greek or English? Er fragte, in Griechisch oder Englisch? I said, English. Er sagte, Englisch. He said, okay. Er sagte, okay. So we held hands and we prayed and I said, Angelo, I'm going to say a prayer and I want you to say it after me. Und wir nahmen uns bei den Händen und ich sagte, Angelo, ich bete jetzt und ich hätte gern, dass du die Worte wiederholst. Because this is your time. Weil das ist jetzt deine Zeit. To be born again. Um wiedergeboren zu werden. And I explained John chapter 3 to him. Und ich habe ihm erklärt, was es damit auf sich hat in Johannes Kapitel 3. And I said, are you willing? Und ich fragte, bist du willens? And he was very, very quiet and he said, yes. Und er war ganz, ganz still und sagte, ja. And we prayed. Und wir beteten. And he accepted Jesus. Und er nahm Jesus Christus an. And he was no longer harsh. Und er war nicht mehr so hart. He was soft. Er war weich. He was soft like the Holy Spirit. Er war sanft wie der Heilige Geist. And we went down the mountain and the car broke down. Und wir fuhren den Berg runter und das Auto hatte eine Panne. And he said, don't worry, I have a ship. And that's the first time I realized that he was a captain. He had a ship down there. And he said, if your ship is left, I will take you back. Und er sagte, macht euch keine Sorgen, ich habe ein Schiff. Und das war das erste Mal, wo mir bewusst wurde, dass er ein Kapitän war. He said, okay. So we went down the mountain and got to the port. And as the two of us were walking out onto the dock, our ship was on the right, his ship was on the left. And I'm heading for our ship. Und als wir dann auf dem Steg waren und wir Richtung unseres Schiffes gegangen sind, also unser Schiff war rechts und sein Schiff war links, I turned to see him get on his ship. Habe ich gesehen, wie er auf sein Boot sprang. And I looked at the sign on the side of the ship that had the name of the ship on it. Und ich schaute auf den Namen des Schiffes. Yeah, and I looked and I said, Angelo. Und ich sagte, Angelo. He said, yes. Er sagte, ja. And I said, is this your ship? Ich fragte ihn, bist das dein Schiff? He said, yes. Er sagte, ja. I said, is that the name of your ship? Ist das der Name deines Schiffes? Rainbow? Regenbogen. He said, yes, just like your rainbow. Er sagte, ja, genau wie dein Regenbogen. And I said, beautiful, wonderful. So you see, I didn't have to do a thing. Und ihr seht also, ich musste nichts dazu tun. The Holy Spirit arranged it all. Der Heilige Geist hat schon alles arrangiert. Even to the name of the ship. Sogar den Namen des Bootes. To fit with my stories. Damit das mit meiner Geschichte zusammenpasst. I love the Lord. Und ich liebe den Herrn. Beautiful. So, the reason I tell you that story is that I want you to know that. Und der Grund, warum ich euch diese Geschichte erzähle, ist, damit ihr weißt. You don't have to work hard at soul winning. Dass ihr nicht hart arbeiten müsst, um Seelen zu gewinnen. Just be available. Sei einfach nur zur Verfügung. God will fill your mouth. Gott wird deinen Mund füllen. He will bring people to you. Er wird Menschen zu dir bringen. Just have it in your mind that the next step may be someone that needs to be helped. Erinnere dich nur daran, dass der nächste Schritt vielleicht ist, dass jemand Hilfe benötigt. To get to know God. Um Gott kennenzulernen. Okay, will you pray with me? Würdest du mit mir beten? Yes, let's pray. Father, we thank you for this time that we have together. Vater, ich danke dir für die Zeit, die wir zusammen haben. And for Wendy's testimony. Für Wendy's Zeugnis. And we just pray, Lord, that you would help us to be available to you. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst dabei, dir zur Verfügung zu stellen. As you lead us into situations. Wenn du uns in Situationen hineinführst. And circumstances. Und Umstände. And introduce us to those that you have chosen. Und stell uns bitte die vor, die du ausgewählt hast. To receive. Um zu empfangen. And become born again. Und um wiedergeboren zu werden. And we thank you, Lord, that you're using us. Und wir danken dir, Herr, dass du uns verwendest. Because we know that we are laying up our treasures in heaven. Weil wir wissen, dass wir unseren Schatz im Himmel sammeln. And we just thank you for using us. Und wir danken dir, dass du uns verwendest. And blessing us. Und dass du uns segnest. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. And they all said, und alle sagen Amen. Amen. Thank you. Danke.